Wir sind geboren in der Nacht und zu fit für den Tag. Gib ein Fick, ob ihr fällt, kein Fick auf mich gehabt. In den Dreckstagen war fast nur ich für mich da. Doch ein Blick auf die Bank sagt mir richtig gemacht. Ja, ich bin wie ein Wolf, denn wenn ich dir vorgehe, dann bist du in das Grab. Wie ein Soldat, aufrichtig loyal. Doch Menschen wie Schlangen haben mich bissig gemacht. Also gib mal Kickdown, Dicker, drück auf das Gas. Denn ich brauch keine Groupies oder Business am Arsch. Zu Streiner sind Brüder gewordene Junkies auf Party mit Taugen wie Tellern. Die Dickets erzählen, sie kennen mich seit Jahren. Doch diese Geier kennen nicht mal meinen richtigen Namen. Und keiner von uns allen wird als Jungfrau sterben. Denn das Leben fickt alle, aber mich nicht nochmal. Ihr braucht Typen wie mich, damit ihr mit eurem vollgeschissenen Finger auf mich zeigt und sagt, das ist der Bösewicht da. Was seid ihr denn dadurch? Gut? Ihr seid nicht gut. Ihr wisst nur, wie ihr euch versteckt. Sagt mir, wo sind die Gegner, wo? Die 9 Millimeter, wo? Sind die Leute, die real sind? Sagt mir, wo? Seinen Rücken hat jeder, sagt mir, wo ist der Fehler, wo? Die 9 Millimeter, wo sind die Leute, die real sind, wo? Weil ich davon zu wenig gesehen hab. Sag mir wo, sag mir wo, sag mir wo, sag mir wo, sag mir wo, sag mir wo, sag mir wo, sag mir wo. Sie haben mich alle gefragt, egal was sie wollten, Antwort war ja. Tut mir leid, die Zeiten sind jetzt vorbei. Alles, was hier zählt, ist dein Potenzial. Da, wo wir herkommen, gibt es keine Wahl. Zu fünft in einem Zimmer war ne Qual. Stapelten Batzen schon früh im Regal. Von Armut zum Reich und doch bleibe loyal. Sag mir wo. Ich hab so ein Problem nicht. Denn ich sag immer die Wahrheit. Ja, wenn ich lüge. Also. Verabschiedet euch von dem Bösewicht. Sag mir wo sind die Gegner, wo die 9 Millimeter, wo sind die Leute, die real sind? Sag mir wo, seinen Rücken hat jeder. Sag mir wo ist der Fehler, wo die 9 Millimeter, wo sind die Leute, die real sind, wo? Weil ich davon zu wenig gesehen hab.